Es war also so, ich war dort im Frühjahr 1934, wo also die deutschen Christen immer mehr Brand nahmen und besonders auch in die verschiedenen Kirchenregimenter sich eingedrängt hatten und notorisch unmögliche Dinge vorzutragen begannen, hat man sich also in weiten Kreisen der damaligen deutschen evangelischen Kirche, hat man sich gefragt, dagegen sollte etwas getan und dann auch gesagt werden. Und entsprechende Sagen, das sollte nun in Form einer bekenntnisartigen, ich will vorsichtig sagen, einer bekenntnisartigen Erklärung. Sie ist ja nie bei einem Bekenntnis, sondern sie ist nur eine logische Erklärung. Faktisch war es eigentlich das, was man in Anführungszeichen ein Bekenntnis genannt hat. Mit allen Schikanen von Bejahung und Verneinung, sind regelmäßige Anathemata sind durch bei diesen sechs Artikeln, sind da eingearbeitet. Und das war Absicht. Aber es sollte ja nicht Bekenntnis heißen. Das wollten die lieben Lutheraner nicht haben. Die Lutheraner sagten, halt, wir haben unser Bekenntnis, das teure Augsburger Bekenntnis, das ist schon da und tut das Katechismus. Und jetzt können wir nicht kommen und ein Bekenntnis aufstellen. Also gut, warum nennen wir das Kind theologische Erklärung? Und nun, wie soll das zustande kommen? Und dann hat man drei Leute hat man delegiert. Ihr tretet jetzt zusammen. Zwei Lutheraner und ein Reformierter. Die Unierten sind merkwürdigerweise nicht ausdrücklich vertreten gewesen. Es war zwar einer von den Lutheranern, war nicht ausgesprochener Bekenntnislutheraner, das war der Hans Rasmussen. Und dann aber ein ausgesprochener Bekenntnislutheraner, das war der Oberkirchenrat Breit aus Bayern. Und nun war es so, ich war also damals Professor für systematische Theologie in Bonn und hatte im Jahr 1933, hatte ich diese Schrift geschrieben, Theologische Existenz heute. Die also, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie die schon, die müssen Sie eigentlich lesen, die müsste der Mensch kennen. Nicht, weil es von mir ist, aber also, weil das war so der erste Trompetenstoß, also ein Jahr vor Barmen, nicht? Das ist das schon erschienen, im Juni 1933. Und dadurch ist mein Name so in den Vordergrund gekommen. Und dann war ich auch der einzige bekanntere reformierte Theologe in Deutschland. Und so kam es, dass ich also als Dritter diesen beiden Lutheranern beigesellt wurde. Und der Oberkirchenrat Breit, als der Älteste, übernahm die Leitung. Und hat uns zwei andere dann aufgeboten, nach Frankfurt zu kommen. In das Hotel Baslerhof, hieß es auf Frankmäse, ja. Wo öfters christliche Kreise so abstiegen, das war so ein bekannter Ort. Und dort sind wir zusammengekommen und haben gesprochen über dieses, was ihn da hinein sollte. Jetzt kommt die Schwierigkeit im weiteren Zählen. Ich will auf eine einzige Formel bringen. Die lutherische Kirche hat geschlafen und die reformierte Kirche hat gewacht. Das war also der Vorgang der Entstehung. Ich will nicht sagen, aber Sie können es literal verstehen. Es war ein wirkliches Schlaf. Es war ein wirkliches Wachen. Leiblich und sichtbar und kräftig. Ich stelle alles Einzelne stelle ich zurück, es sind interessante Details. Also, es ist ja wahrscheinlich in der alten Kirche hat es auch solche Dinge hat's gegeben. Also kurzum, das Resultat war, dass am Abend eines Tages ein Text vorlag, Ja, ich werde nicht drüben, aber es war wirklich mein Text. Ich habe ihn aufgesetzt. Es hat dann Hans Asmussen, nicht dort in Frankfurt, sondern zwei Tage später, noch einen Satz beigesteuert, der dann also nicht von mir ist. Aber es ist nicht ein Artikel, sondern nur ein Nebensatz. Der Satz von den, wenn Sie die Barmer Erklärung kennen, was heißt also von den, dass wir befreit werden zum dankbaren Dienst der Kreaturen oder so etwas. Wenn Sie schallanalytisch lesen können, so werden Sie merken, dass da eine andere Stimme kommt. Nicht mehr meine Stimme. Und das wurde dann also auch noch hineingenommen. Und von Asmussen stammt auch die lateinische Schlussformel Verbum Dei manet in aeternum. Und dann ist in Barmen selber an der Verhandlung dann vor der Synode, da ist besonders über den Artikel 3, glaube ich, von der Kirche, hat es noch eine eingehende Kommissionsberatung hat's gegeben. Die Urfassung, also mein Text, war kürzer als der jetzige Text.